Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, Dezember 1791. Nur ein paar Zeilen wenigstens muss ich noch mit der heutigen Post fortschicken, da ich eben deinen letzten Brief erhalte. Für dich konnte sich nichts Erwünschteres ereignen als dieser glückliche Zufall, dass unter den Menschen, die sich für dich interessieren, gerade einer ist, der so viel für dich tun kann, als der Prinz von Holstein. Dorschen sagt mir, dass er in Karlsbad viel Wärme für dich gegen sie geäußert hat, dass ihm besonders deine Geschichte der Niederlande sehr lieb ist und dass er sich als damals viel von dir und deiner Krankheit gesprochen wurde, nach deinen Verhältnissen sehr genau erkundigt hat. Unsere Freude kannst du dir denken, jetzt genieße ungestört der Ruhe und Muße, die dir gewährt ist. Wirf alle Buchhändlerarbeit beiseite, die dir nicht Genuss gibt. Lebe für dich und für die Zukunft. Eine traurige Empfindung mischt sich bei mir in die Freude über dein Glück, dass wir in einem Zeitalter und unter Menschen leben, wo eine solche Handlung angestaunt wird, die doch eigentlich so natürlich ist. Dein Körner.